eines Gottes. Er setzte Farben auf des höchsten Thron. Seht nicht direkt in ihre Sonnen, was sie im Schilde führen. Ihr wisst es schon. Gottes. Er legte Wert auf den